Die Kohl-Festspiele sind eröffnet, so hat es die Financial Times Deutschland formuliert. Helmut Kohl war diese Woche ja auch überall. Erstmals nach 10 Jahren wieder in der Unionsfraktion im Bundestag, dann bei einem Festakt im Deutschen Historischen Museum. Er ist auf dem Titel des Spiegel und demnächst krönt sein Konterfei dann auch noch eine Briefmarke. Martina Schulte aus dem Webschau-Team, wie schlagen sich die Kohl-Festspiele im Netz nieder? Also jetzt nicht ganz so doll, wie man glauben könnte, aber während des Festakts gestern im Deutschen Historischen Museum hat er es zumindest mal in die Twitter-Trending Topics geschafft, wenn auch wirklich eher so auf Platz 9 und 10. Was war der Hashtag? Kohl. Und ich habe mal 3 Tweets mitgebracht. Einer twittert hier über die Rede, Mensch, der Kanzler scheint total fit im Kopf zu sein. Tragisch, dass er sich nur schwer artikulieren kann. Dann war großes Thema eben auch diese Sonderbriefmarke, ne? Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas. Das wurde gestern auch weiter getwittert. Wenn auch manchmal in leichten Variationen. Also einer twittert hier, Kanzler der verschwundenen Leuna-Aktien, Politiker, der Ehrenwort über das Gesetz stellt. Ach so, okay, gut. Da hat sich also der ein oder andere bei Twitter noch an die Parteispendenaffäre erinnert und daran, dass Kohl sich ja geweigert hat, bis heute diese Namen der Spender zu nennen. Genau. Das bei Twitter. Wie sieht's in den Blogs aus? Also bei Wie es aussieht, schreibt Hans Hütt zum Jubiläum des, Zitat, großen hinfälligen Kanzlers. Wetterleuchte da draußen am Horizont, der nächste Weltenbrand in den Festakt hinein, also sprich Stichwort Europa und die große Krise. Und Wolfgang Michael meint bei Carter, Zitat, die Ausschmückungsfeierlichkeiten der Kohlschen Kanzlerschaft hätten begonnen und all die dummen Birnenverächter, die ihm so lange skeptisch und kopfschüttelnd gegenüberstanden, zögen nun reumütig und mit tiefen Knicks den Hut. Zu dieser Einschätzung passt auch eine aktuelle Emnet-Umfrage zu Helmut Kohl, wonach die Mehrheit der Deutschen das Lebenswerk Helmut Kohls positiv bewertet, was man jetzt von den Stimmen im Netz nicht unbedingt sagen kann. Nee, da ist überwiegend negativ oder überwiegend kritisch. Ja, also ambivalent bis kritisch und überwiegend kritisch, würde ich schon sagen. Die Sargnagelschmiede meint, die legendäre Kohl-Ära sei genau so gewesen, wie er aussah. Zitat, diese Jubeltenöre in allen Medien müssen verdammt jung sein, weil sie eine durchweg bleierne Zeit in spätgeborener Unbefangenheit derart verklären können. Und ganz ähnlich sieht das auch Gerd Henschel beim Freitag. Für ihn stand Helmut Kohls CDU für die Wiederbewaffnung, den Kalten Krieg, die Beförderung alter Nazis, den Kuppeleiparagrafen und, Zitat, das ganze brechreizerregende Spießbürgertum. Er meint, mit Kohl und seiner Gefolgschaft triumphierte ein Funktionärstypus, der bis dahin vornehmlich in Sportvereinen beheimatet war. Er sieht in ihm den Typ wohlgenährter Provinzfürst, der in Bierkellern und Hinterzimmern die Strippen zieht, wo er mit Argwohn und Missbilligung auf jeden Einspruch reagiert. Das war ganz schön hart. Ich vermute einfach mal so, dass die Parteifreunde etwas, sage ich mal, sanfter mit Helmut Kohl ins Gericht gehen. Ja, auch die sind natürlich im Netz, bei Twitter und in den Blogs und haben natürlich auch ihre Homepages. Und ich habe mal auf die Homepage der Jungen Union geschaut. Die äußerte sich gestern anlässlich der Präsentation dieser Sonderbriefmarke folgendermaßen. Die Junge Union begrüßt ausdrücklich dieses besondere Zeichen der Wertschätzung für das außergewöhnliche Wirken dieses großen Staatsmanns. Und weiter heißt es, dem unermüdlichen Einsatz von Bundeskanzler AD Dr. Helmut Kohl sei es maßgeblich zu verdanken, dass die deutsche Teilung nach langen Jahrzehnten überwunden werden konnte und der Zusammenhalt in Europa durch eine Vertiefung der europäischen Integration weiter gestärkt wurde. Ich sehe schon, da wird die Kritik dann doch durch Lobhudelei etwas relativiert. Gewürdigt wird Kohl aber von denen, die ihn würdigen, ja doch vor allem für seine Verdienste um die deutsche Einheit. Es gibt aber auch Menschen, die selbst diese Sache mit der Wiedervereinigung kritisch sehen. Genau, also es gab vor allen Dingen eben dieses Essay von Wolfgang Münchau bei Spiegel Online und Münchau meint darin, der überhastete Anschluss der DDR an die Bundesrepublik habe die Saat für die Euro-Krise gelegt. Also die überhastete Wiedervereinigung, schreibt er, habe am Ende knapp 2 Billionen Euro an Transferleistungen gekostet. Sie sei das größte Beispiel wirtschaftlichen Missmanagements der Weltgeschichte. Ein Rekord, schreibt er hier, der erst jetzt vom Euro-Desaster abgelöst werde. Wie werden diese Kohlfeiern so bewertet, so wie eine Art späte Aussöhnung, halt eben auch der Partei mit Helmut Kohl oder... herrscht dann ein anderer Eindruck vor. Ja, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also interessant fand ich einmal, was die NZZ hier geschrieben haben. Die schreiben, die Helmut-Kohl-Festspiele seien nicht nur ein Zitat untrügliches Zeichen dafür, dass die deutsche politische Klasse Kohl nach Jahren hartnäckigen Wegsehens endlich doch in den Olymp der weisen, greisen Staatenlenker aufnehmen will. Und Kohl solle als so eine Art Ureuropäer aufgebaut werden und den Deutschen als so ein ganz, ganz großer präsentiert werden. Aber das ist anscheinend nicht der einzige Gedanke, den man da irgendwie dazu haben kann. Soll dann Kohl als einer präsentiert werden, der auch besser ist und größer als Angela Merkel? Genau das. Also Wolfgang Michael schreibt bei Kata, das Feuilleton lobe und preise ihn eigentlich, um Angela Merkel zu dissen. Er meint hier... äußerst subtil. Äußerst subtil, ja. Er meint jedenfalls hier, wahrscheinlich war es auch nicht Gorbatschow, sondern Kohl, der das neue Europa allen Bedenken zum Trotz sich aus einer Rippe seines Leibes geschnitten hat. Und apropos Merkel-Kohl, dieser Vergleich, der wird natürlich auch von vielen Zeitungen und Blogs bemüht, zum Beispiel im European. Da schreibt Hanno Burmester über Angela Merkel, die ewige Kanzlerin, die als fleischgewordenes Amt Jahr um Jahr alternativlos vor sich hinregiert. Die Parallelen Kohl-Merkel seien unverkennbar. Er schreibt hier, der Stillstand, der unter Kohl beklagt wurde, sei derzeit innenpolitisch eine schwarz-gelbe Realität. Die Kohl-Festspiele im Netz. Dankeschön, Martina Schulte, für die Webschau.